Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die Mondfinsternis. Ich kam gerade von einer Beerdigung. Ein netter Herr, der mir 15 Jahre lang vergeblich versuchte, eine Lebensversicherung aufzuschwatzen, war auf einer Wanderung vom Weg abgekommen und im Himmel gelandet. Neben seinem Sarg stand sein Sohn. Er versuchte mir, noch während der Beerdigung, eine Lebensversicherung aufzuschwatzen. Fortpflanzung dient offenbar nicht dem Artenreichtum, sondern der Vervielfältigung des ewig Gleichen. In meinem Büro erwartete mich ein Mann, der sich ebenfalls schon vervielfältigt hatte. Meine einzige Tochter, gefangen in den Fängen einer Sekte. Sie müssen etwas tun, Maloney. Ich möchte nicht, dass sie mit all den anderen zum Sirius reist oder sich sonst wie aus dem Leben verabschiedet. In welcher Sekte vermuten Sie Ihre Tochter? Eine der übelsten, glauben Sie mir. Die Sekte nennt sich Söhne und Töchter der Mondfinsternis. Dahinter verbirgt sich ein Wirtschaftsunternehmen, Gehirnwäsche und Gruppensex. In dieser Reihenfolge? Alles miteinander, jederzeit und mittendrin meine Tochter nackt, gedemütigt, gehirngewaschen und finanziell ausgebeutet. Sie müssen sie befreien. Sofort. Ich bin bereit, tief in meine Tasche zu greifen. Dann tun Sie, was Sie nicht lassen können. 5000 Bar auf die Hand. Ha. Aber nicht jetzt. Ha. Erst, wenn meine Tochter wieder bei mir ist. Und wenn sie nicht zu Ihnen kommen will? Wie alt ist das Töchterlein? 22. Aber sie ist unreif. Wenn sie freiwillig bei der Sekte ist, gibt es kein Gesetz, mit dem man sie da rausholen könnte. Es sei denn, sie können beweisen, dass man ihre Tochter bedroht oder finanziell schädigt oder sonst wie nötigt. Wenn ich Beweise hätte, wäre ich nicht hier. All dieser Unsinn, den Sie mir erzählen, hat mir auch die Polizei erzählt. Holen Sie sie raus. Lassen Sie mich mit ihr sprechen. Nur eine Stunde. Wenn sie dann wieder zurück will, werde ich sie nicht aufhalten. Ich komme nicht mehr an Sie heran. Ich, Ihr einziger Vater, helfen Sie mir. Er ließ sich zu einem kleinen Vorschuss überreden und gab mir die Adresse einer ehemaligen Sektenangehörigen, die angeblich genau wusste, was es mit der Sekte auf sich hatte und wie sie funktionierte. Ich duschte, putzte die Zähne und machte mich auf den Weg zu der ehemals Erleuchteten. Die Söhne und Töchter der Mondfinsternis sind eine spirituelle Gruppierung, bei der es um Erleuchtung, Demut und Jogging geht. In dieser Reihenfolge? Nicht ganz. Es wird 5-mal täglich gejoggt. Das reinigt die Seele, nährt uns der Demut und die Erleuchtung kommt irgendwann von selbst. Eigentlich erstaunlich, dass noch kein Sektenmitglied eine Medaille bei den Olympischen Spielen gewonnen hat. Der Muskelkater ist das Ziel, nicht der Weltrekord. Nur wer über seinen eigenen Schatten springen kann, betritt eines Tages das Licht. Das haben Sie aber schön gesagt. Ich dachte, Sie seien kuriert von dem Verein. Sie quasseln aber wie ein Vollmitglied. Ich habe mich von den Söhnen und Töchtern der Mondfinsternis gelöst, aber dieser Ablöseprozess dauert noch an. Ich werde erst in 23 Jahren und 5 Tagen wieder frei sein von der Sekte. Und bis dahin joggen Sie weiter? Ja, aber nur noch einmal täglich. Und von was leben Sie? Ich veranstalte Kurse. Wie komme ich von einer geldgierigen Sekte frei? Der einstarke Kurs kostet 20.000 Franken. Natürlich exklusive Kursmaterial. Natürlich. Wer hat Sie zu mir geschickt? Der Herr möchte nicht genannt werden. Er vermisst seine Tochter. Sie joggt durch die Mondfinsternis. Vergessen Sie es. Wer erst einmal mittendrin ist in diesem Wahn, den kann man von außen nicht mehr beeinflussen. Sie wird es eines Tages selber realisieren. Und wenn nicht, ist sie sowieso nicht wert, dass man ihr eine Träne nachweint. Wie kann ich mich in die Sekte einschleichen? Am besten in einem Jogginganzug. Klingt schauderhaft. Reinzukommen ist nicht schwer, rauszukommen dagegen sehr. Und wo findet die Folter statt? Auf dem Gelände einer alten Spinnerei. Trinken Sie? Riecht man das? Die Söhne und Töchter der Mondfinsternis glauben, jeden Süchtigen heilen zu können. Wenn sie sich als Alkoholiker anmelden, werden sie keine Probleme haben, aufgenommen zu werden. Ich ging zurück in mein Büro, betrank mich und überschlief die ganze Sache. Ich hatte weder Lust, mir den Whisky abzugewöhnen, noch im Namen einer Sekte in Turnschuhen herumzurennen. Nach 2 Kopfschmerztabletten und einer heißen Dusche kam mir eine Idee. Als ich 2 Stunden später auf das Gelände der alten Spinnerei spazierte, begegnete ich 2 hübschen Frauen in Trainingsanzügen. Wieso rennen Sie nicht? Reinigen Sie Ihre Seele noch vor dem Frühstück. Genau, wer nicht rennt, wird ausgeschlossen. Das jüngste Gericht wird über Sie urteilen. Die Söhne und Töchter der Mondfinsternis haben mir Joggen untersagt. Sie lügen. Wir alle müssen rennen, um näher zu Gott zu kommen. Ja, genau. 5-mal täglich nur bei einer Mondfinsternis dürfen wir ruhen, weil dann der Heilige Geist in unsere Muskeln fährt. In meinen Muskeln fährt er schon lange. Ich bin jogging-süchtig und versuche, mich hier zu kurieren. So etwas habe ich noch nie gehört. Ohne Joggen gibt es keine Erleuchtung. Ich muss zuerst meine Sucht loswerden. Danach darf ich wieder langsam mit Joggen beginnen. Circa in 12 Jahren. Bis dahin soll ich ruhen. Andere körperliche Betätigungen sind mir aber erlaubt, wenn Sie wissen, was ich meine. Sex ist hier unerwünscht. Das sollten Sie wissen. Bedauerlich, bedauerlich. Ich habe das Kleingedruckte noch nicht gelesen. Geistig ist aber alles möglich. Alles? Alles und noch viel mehr. Ich blieb zurück und überlegte mir, wie viel bescheuerte Sekten es auf diesem Planeten gab und stellte mir vor, selber eine Sekte zu gründen. Ich würde sie Brüder der Sonne nennen und jegliche körperliche Betätigung verbieten, mit einer Ausnahme. Sie wissen schon, was ich meine. Zu meiner Überraschung traf ich wenig später auf einen Sektenanhänger der besonderen Art. Er joggte auch nicht, machte dafür aber sonst einen bescheuerten Eindruck. Üble Sache, Maloney. Auf dem Gelände dieser Sekte hat sich angeblich jemand umgebracht. Wie denn? Zu Tode gerannt? Nein, aus dem Fenster gestürzt. Eine junge Frau. Und wie heißt die Tote? Ja, wir sind noch nicht so weit, Maloney. Ich muss mich jetzt um die Tote kümmern. Ich nickte und fragte ihn nach seinem Mobiltelefon. Er reichte mir das Handy und ich rief meinen Klienten an. Er freute sich nicht besonders über meinen Anruf, was ich ihm nicht verübeln konnte. Ich traf mich mit meinem Klienten in einer alten Zahnradbahn. Er erzählte, dass er täglich 3 bis 4 Mal mit dieser Bahn fahre, weil ihn das entspanne und der Höhenunterschied gut für sein Herz sei. Die Nachricht, die ich ihm überbrachte, war auch nicht schlecht für sein Herz. Meine Tochter lebt also noch? Wer war die tot? Eine junge Deutsche, die von ihren Eltern seit 2 Jahren vermisst wird. Grauenhaft. Sie müssen etwas unternehmen, ehe sich meine Tochter auch noch umbringt. Ich habe auf dem Sektengelände keine Spur ihrer Tochter gefunden. Es hat sie niemand gesehen. Die lügen doch alle. Meine Tochter ist in Gefahr. Das spüre ich. Sie will zu ihrem Vater. Doch man lässt sie nicht. Alles würde ich hergeben für meine Tochter. Alles. Sie könnten einen Teil davon mir geben. Zuerst bringen Sie mir meine Tochter zurück. Ohne Fleiß kein Preis. Ich habe heute Nachmittag eine Audienz bei der Sektenchefin. Sie kommen am besten gleich mit. Bei der Chefin? Heute Nachmittag? Das geht nicht. Ich bin verhindert. Es geht um Ihre Tochter und Sie sind verhindert? Ich habe einen Termin beim Arzt. Wichtig. Sie verstehen? Nein, heute Nachmittag geht nicht. Ich könnte den Termin verschieben. Nein, das geht nicht. Jede Minute kann eine Minute zu viel sein. Gehen Sie, Maloney, bringen Sie mir meine Tochter zurück. Er wurde unruhig, stand auf, ging in der engen Kabine auf und ab, was eine ältere Dame einschüchterte, die meinen Klienten ängstlich beobachtete. Als die Fahrt zu Ende war, ging ich einen Teller Spaghetti essen und wartete, bis der Zeitpunkt der Audienz näher rückte. Die Sektenchefin empfing mich in einem riesigen, beinahe leeren Raum. Ich setzte mich auf eines der Kissen, die herumlagen. Die Sektenchefin nippte an einem Glas Champagner, mir bot sie nichts an. In diesem Raum darf nur ich trinken. In diesem Raum darf nur ich essen und in diesem Raum darf nur ich reden. Das macht eine Unterhaltung nicht gerade einfach. In diesem Raum wird normalerweise meditiert nach dem Joggen. Haben Sie heute schon gejoggt? Nein, ich werde auch ohne Joggen alt und weise. Endlich jemand, der sich nicht auf den Blödsinn einlässt. Willkommen im Club. Was für ein Club? Die Leute kommen zu mir und sie behaupten, dass ich sie geheilt habe. Sie geben mir all ihr Geld, all ihre Liebe. Ich pfeife darauf. Ich lache sie aus, alle. Mache mich über sie lustig, aber sie verehren mich trotzdem. Was soll ich bloß tun? Schmeißen Sie den ganzen Kram hin und hauen Sie ab in ein anderes Leben. Das geht nicht. Ich habe mich daran gewöhnt, stinkreich zu sein und jeden Tag noch reicher zu werden. Was ist eigentlich der tiefere Sinn der Religion, die Sie predigen? Ich habe im Suff einmal gesagt, dass eines Tages eine Mondfinsternis kommen werde und parallel dazu werde sich der Himmel öffnen und die Erde schlucken. Als ob der Himmel nichts Gescheiteres zu tun hätte. Aber seither werde ich verehrt wie eine Prophetin. Ein Vater möchte, dass ich seine Tochter aus dieser Sekte befreie. Sie haben doch nichts dagegen, oder? Ist sie wohlhabend? Jetzt vermutlich nicht mehr. Ach, wissen Sie, ich bade in Champagner. Ich bade in Weinbrand und manchmal in Bourbon. Was für ein Genuss. Was für eine Verschwendung. Ja, wieso? Meine Anhänger sind ganz wild darauf, nachher mein Badewasser zu trinken. Natürlich dürfen das nur jene, die nicht wegen eines Alkoholproblems hier sind. So, jetzt muss ich Sie hinauswerfen. Es ist Zeit für meinen Schönheitsschlaf. Die Prophetin drückte auf einen Knopf und bald darauf wurde ich von zwei freundlichen Männern aus dem Gebäude geführt. Im Hof traf ich auf die fleißigen Joggerinnen. Sie machten gerade eine Rast, deshalb fiel es mir nicht schwer, mich ihnen anzuschließen. Bevor ich hierher kam, war ich depressiv. Jetzt bin ich euphorisch. Nichts kann mich mehr aufhalten. Und ich war drogensüchtig. Und jetzt bin ich süchtig nach Religion. Ich brauche täglich eine Erscheinung oder zumindest ein klitzekleines Wunder. Die Sektenchefin hält nicht viel von dem Unsinn, den sie predigt. Das ist leider tragisch. Das Göttliche hat sich das falsche Medium ausgesucht. Sie ist nur ein Mensch. Aber was sie sagt, ist himmlisch. Manchmal ist sie in Trance. Vermutlich, wenn sie in Champagner badet und zu lange untertaucht. Sie hat Visionen. Wie kommt es eigentlich, dass ich außer Ihnen nie andere Sektenmitglieder antreffe? Haben die alle eine Sonnenallergie und joggen in der Halle? Nein, die anderen sind nachtaktiv. Klingt interessant. Sie joggen nur nachts, dafür 6-mal eine halbe Stunde. Klingt anstrengend. Erleuchtung ist anstrengend. Das ist kein Sonntagsspaziergang. Dann tappe ich lieber noch etwas im Dunkeln, so wie der junge Mann da drüben. Was für ein junger Mann? Jetzt sehe ich ihn auch. Da, im Gebüsch. Ein Spanner! Ich näherte mich dem Gebüsch. Ein jüngerer Mann wich unsicher zurück und landete mit seinem Hintern in stachligem Unterwerk. Als ich ihn daraus befreite, bedankte er sich nicht. Ich klopfte seine Taschen ab und wurde fündig. Ich bin im Namen des Herrn unterwegs. Das glaube ich Ihnen gerne. Bevor Sie mir jetzt aber Bibelzitate um den Kopf hauen, erzählen Sie mir schön langsam, weshalb Sie hier im Gebüsch junge Damen beobachten. Wache über sie. Ihre Jungfräulichkeit muss bewahrt bleiben. Ich bezweifle, dass die Damen unberührt sind. Sie sind es, geistig zumindest. Sie sind rein wie ein wilder Bach. In ihren Strudeln möchte ich mich laben. Und dazu benötigen Sie eine Schusswaffe. Die ist nur für Notfälle. Kojoten, Bären, Löwen und Skorpione. Wir sind hier nicht im wilden Kurdistan. Haben Sie eine Ahnung? Die Natur kehrt zurück. Unbarmherzig. Wölfe, Bären, Wildschweine. Bald werden die Städte wieder den wilden Tieren gehören. Aus dieser Waffe ist kürzlich geschossen worden. Na und? Ich darf das. Ich habe eine Lizenz. Was für eine Lizenz? Ich bin Privatdetektiv. Im Namen des Herrn? Genau. Ich habe den Auftrag, diese jungen Sektenmitglieder vor Übergriffen zu schützen. Und was ist mit der Frau, die sich aus dem Fenster stürzte? Ein Unfall? Sie wollte sich nicht helfen lassen. Er erzählte mir, dass er seit Monaten das Treiben auf dem Sektengelände beobachte. Er erzählte mir aber auch, dass keine einzige der Frauen auf dem Gelände zu der Beschreibung passte, die ich von meinem Klienten hatte. Entweder versteckte sich seine Tochter oder jemand hatte sie aus dem Weg geschafft. Der Mann, der behauptete, ein Privatdetektiv zu sein, zeigte mir all seine Ausweise. Dazu gehörten auch 2 Kreditkarten, die Mitgliedskarte eines Saunaclubs und sein Pass. Alle Dokumente lauteten auf den Namen Thormann. Ich nahm ihn ein wenig in die Mangel. Er flehte um Gnade. Ich ließ ihn los und er sprudelte los wie ein Wasserfall. Mein Auftraggeber wollte, dass ich mich bei dieser Sekte umsehe. Das habe ich auch getan. Umgesehen habe ich mich. Und was habe ich gesehen? Lauter schöne junge Frauen. Zuerst habe ich mich in die Blonde verliebt, danach in die Rothaarige und schließlich in die Schwarzhaarige. Momentan bin ich wieder bei der Blonden gelandet. Gefühlsmäßig. Mein Herz spielt verrückt. Diese Frauen bringen mich um den Verstand. Diese Mischung aus Religiosität und Sünde. Wer kann da widerstehen? Sie könnten es zumindest versuchen. Ein paar Beta-Blocker täglich und eine kalte Dusche sollten fürs Erste reichen. Ich möchte mich aber nicht beruhigen. Ich möchte heiraten, Kinder kriegen und mich fortan ganz meiner Familie widmen. Ich weiß nur noch nicht, ob sich die Blonde jetzt definitiv durchgesetzt hat. Ich muss noch eine Weile zuwarten. Und was sagen die Frauen dazu? Die frage ich, wenn bei mir alles klar ist. 3 Seelen brennen, ach, in meiner Brust. Blond, rothaarig und schwarz. Da ist ihnen die Seele vermutlich in die Hose gerutscht. Nein, nein, das ist wahre Liebe. Das spüre ich. Ich ließ ihn weiter spüren und machte mich auf die Suche nach einem vernünftigen Menschen, was schon im wirklichen Leben nicht einfach ist. Auf dem Gelände einer Sekte jedoch ein fast unmögliches Unterfangen darstellt. Schließlich hörte ich einen Mann schreien. Die Stimme kam mir bekannt vor. Sie sind illegal in dieses Haus eingedrungen, haben Menschen bedroht und mit ihrem Körpergeruch belästigt. Im Namen aller Deus, Sie sind verhaftet. Das geht nicht. Sie können mich nicht verhaften. Ich habe nichts getan. Ich bin ein freier Mensch. Ich zahle pünktlich meine Steuern und ich bin immer nett zu allen Politessen. Sie stehen unter Mordverdacht. Mord? Das darf doch nicht wahr sein. Soll ich Ihnen einen Anwalt besorgen? Jetzt reicht es aber, Maloney. Mischen Sie sich nicht in fremde Angelegenheiten. Ich bin hier das Gesetz. Und dieser Mann hier ist ein Mörder. Ich garantiere Ihnen, dass er spätestens nach 2 Verhörstunden sogar den Mord an Martin Luther King gestehen wird. Und welchen Mord soll er in der Neuzeit begangen haben? Den Mord an einer jungen Frau, die zu dieser Sekte hier gehört. Wie hieß sie doch gleich? Kinder des Sonnenuntergangs oder so ähnlich. Die Frau hat nicht Selbstmord begangen. Wir fanden Spuren, die darauf hindeuten, dass die Frau zuerst niedergeschlagen und dann aus dem Fenster gestoßen wurde. Zudem war sie schwanger. Und dieser Mann hier ist auf dem Sektengelände aufgefallen. Ich suchte den unfähigen Detektiv. Ich wollte ihn entlassen. Endlich jemand, der Tacheles mit Ihnen redet, Maloney. Sagen Sie das noch einmal. Das klingt so gut in meinen Ohren. Dieser Detektiv ist eine trübe Tasse, ein Betrüger. Ein Arschloch. So, das reicht jetzt aber. Sie haben es gehört, Maloney. Sie sind entlassen. Und was ist mit Ihrer Tochter? Suchen Sie weiter. Es ist wichtig. Es geht um Leben und Tod. Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Eben noch sagten Sie, dass Maloney unfähig sei. Er doch nicht. Der andere Detektiv. Noch ein Detektiv. Sie schmeißen Ihr Geld wohl gerne zum Fenster hinaus. Nur zu. Vorerst aber sind Sie verhaftet. Wir warten hier, bis meine Kollegen eintreffen. Sie sind gerade bei einem Fußballspiel. Wenn es keine Verlängerung gibt, sollten Sie in einer Stunde hier sein. Ich will meinen Anwalt sprechen. Der ist auch bei einem Fußballspiel, bei einem anderen. Und dort gibt es garantiert eine Verlängerung. Deshalb ist es besser, wenn Sie jetzt den Mund halten. Ich suchte nach dem lausigen Detektiv und fand ihn mit einem Handy in der Hand neben einem verrosteten Autowrack sitzen. Er jammerte und maulte herum, während ich ihm meine Faust zeigte und ihn darauf aufmerksam machte, dass ich manchmal unter nervösen Zuckungen litt. Oh, dieses scheiß Handy. Die Akkus taugen nichts, ich bin verloren. Niemand erreicht mich und ich erreiche niemanden. Oh, bald wird man mich vergessen. Das macht nichts, das macht nichts. Erzählen Sie mir lieber etwas über Ihren Auftraggeber, Herr Storch. So heißt er doch, oder? Also gut. Jetzt spielt das sowieso keine Rolle mehr. Ja, ja, ich habe für ihn gearbeitet. Ich habe tagelang hier auf dem Sektengelände herumspioniert, mit unzähligen Leuten geredet, aber niemand hat seinen Sohn gesehen. Seinen Sohn? Ja, seinen einzigen Sohn. Er hat ihn seit einem Jahr nicht mehr gesehen. Er glaubt, dass die Sekte ihn gefangen hält, was ich aber bezweifle. Ich glaube, sein Sohn war niemals hier. Bitte leihen Sie mir Ihr Handy aus, nur für ein paar Stunden. Ich bin ein gebrochener Mann. Ich habe seit 3 Stunden nicht mehr telefoniert. Ich lächelte und gab dem Mann eine Telefonkarte, auf der noch 20 Rappen gespeichert waren. Er schaute mich verzweifelt an und nahm die Karte in seine zitternden Hände. Es blieb mir leider nichts anderes übrig, als noch einmal mit meinem Klienten zu reden. Der Beamte neben ihm las ihn gerade aus dem Dienstreglement vor. Der Beamte hat sich ordentlich zu kleiden, auch wenn er nicht im Dienst ist. Sollte es ihm nicht möglich sein, sich ordentlich zu kleiden, so hat er dennoch Haltung zu bewahren. Dies trifft auch dann zu, wenn er seine Kleidung abgelegt hat und dergestalt einen Einsatz zu leisten hat. Ein guter Beamter ist immer im Dienst, auch und vor allem dann, wenn es niemand von ihm erwartet. Es ist deshalb empfehlenswert, neben seiner Dienstwaffe auch immer ein paar frische Unterhosen auf sich zu tragen und neben der Reservemunition auch die Reservesocken stets dabei zu haben. Bitte, bitte, bitte hören Sie auf. Ja, ich habe die Morde begangen. Alle. Ich war Jack the Ripper. Ich war der Würger von Oberlunkhofen. Ich gebe alles zu. Sehr schön. Ich bin sicher, wenn ich Ihnen noch ein paar Seiten aus dem Dienstreglement vorlese, fällt Ihnen auch ein, weshalb Sie die schwangere Frau getötet haben. Und weshalb er nach Söhnen und Töchtern suchen lässt, die er gar nicht hat. Sie schon wieder, Maloney. Nimmt das denn nie ein Ende? Ich gebe alles zu, alles. Ich habe Sie angelogen. Ich habe auch den anderen Detektiv angelogen. Ich habe keine Kinder. Ich wollte bloß meiner Frau Schaden zufügen. Was für eine Frau? Sie ist die Chefin der Söhne und Töchter der Mondfinsternis. Sie hat sich von mir getrennt und hat diese Sekte hier gegründet und sie ist steinreich geworden. Damit mir geht das Geld aus. Meine Firma steht vor der Pleite. Doch sie kümmert das nicht. Deshalb wollte ich Sie und Ihre Sekte in Verruf bringen. Ein bisschen viel Aufwand, finden Sie nicht? Und was ist mit dem Mord an der jungen Frau? Damit habe ich nichts zu tun. Vorhin haben Sie noch alle Morde gestanden und jetzt widerrufen Sie? Bitte schön, Sie haben es nicht anders gewollt. Kapitel 12. Die Rechte und Pflichten des öffentlichen Beamten im Dienst. des öffentlichen Dienstes am Beamten. Des Beamten in der öffentlichen Verrichtung. Die Rechte und Pflichten des Beamten im öffentlichen Dienst. Womit habe ich das bloß verdient? Nach mehreren Seiten und verzweifelten Blicken meines Klienten gelang es mir, mich zusammen mit meinem Klienten vom Beamten zu entfernen, der verträumt und selig aus seiner Beamtenbibel vorlas. Wir schlichen uns in den großen Raum, in dem die Sektenchefin residierte und Champagner trank. Du, Egon? Ja, ich, Hildegard, ich brauche deine Hilfe. Man verdächtigt mich des Mordes und ich bin pleite. Im Gefängnis benötigst du kein Geld. Was also soll das Gejammere? Ich glaube nicht, dass ihr Mann die junge Deutsche ermordet hat. Sie war Deutsche? Das habe ich noch nicht mal gewusst. Natürlich nicht. Hier ist ihr Tagebuch. Sie war schwanger, schwanger und verzweifelt, weil der Vater des Kindes nicht Vater sein wollte. Und wer ist der Vater? Er steht neben dir, Egon. Sehe ich etwa aus wie ein Vater? Ich bin ledig, konfessionslos und ohne Nachwuchs. In dem Tagebuch steht, dass die Frau ein Verhältnis hatte mit einem Detektiv, der hier auf dem Gelände herumschnüffelte. Dieser Hundesohn. Wo steckt er? Vermutlich in einer Telefonzelle. Er ist süchtig nach dem Tuten eines Ortsgesprächs. Dann kannst du ja wieder gehen, Egon. Nein. Bitte. Komm zurück zu mir. Heirate mich noch einmal, Hildegard. Gib mir ein wenig Zeit. So viel du möchtest. Gut. Komm in 50 Jahren wieder vorbei. In der Zwischenzeit löse ich meine Sekte auf und kaufe mir eine kleine Insel in der Karibik. Das tat sie dann auch. Mein Berufskollege wurde verhaftet. Er gestand den Mord. Während mein Klient Konkurs anmeldete und mich um Verständnis darum bat, dass ich auf seiner Gläubigerliste keinen Platz mehr hatte. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die Mondfinsternis.